Unter den produktiven Hörspielmachern könnte keiner auf ein so langes Radioengagement zurückblicken wie er, wenn Rückblicke seine Sache wären. Heinz von Kramer, der in 4 Tagen seinen 80. Geburtstag feiert, begann 1947 beim Berliner Rundfunk seine Arbeit als Funkregisseur, die sich bald beim RIAS fortsetzte und bis heute in nahezu allen deutschen Studios und Hörspielprogrammen Maßstäbe gesetzt hat, die in die Zukunft weisen. Der einstige Kompositionsschüler von Boris Blacher ist zum Pionier des musikalischen Hörspiels geworden. Seine collageartigen Adaptionen klassischer wie moderner Stoffe sind ohne seine Aufarbeitung avantgardistischer Formen und Haltungen nicht zu denken. Und auch im Repertoire des Rundfunks selbst ist er ein Entdecker, der die Pionierwerke des Originalhörspiels auf eigene Weise zu aktualisieren versteht. So etwa bei der Wiederentdeckung eines Hörspiels des amerikanischen Schriftstellers Archibald MacLeish, in dessen Todesjahr 1988 er ein Radiostück inszenierte, das ein halbes Jahrhundert zuvor entstanden war. Im Engagement für die Verteidigung der Spanischen Republik war der Autor 1937 zum Zeitzeugen des Fliegerangriffs der deutschen Legion Condor auf den Ort Guernica geworden, als er sein Hörspiel Luftangriff schrieb. 1938 vom amerikanischen Sender CBS urgesendet, machte es vorstellbar, was den meisten Zeitgenossen vor dem Zweiten Weltkrieg noch unvorstellbar schien. Der Krieg aus der Luft, der schonungslose Angriff auf die Zivilbevölkerung. Schauplatz des Hörspiels ist eine ungenannte Stadt in einem südlichen Land. Stimmen einer untergegangenen Welt, die Heinz von Kramer mit der Medienwelt um 1988 konfrontierte, in der das Bombardement von Tripolis und der Krieg zwischen Irak und Iran die Nachrichtenlage prägten. Alles schwimmt etwas und die Linien sind nicht ganz klar. Man sieht jeden Schritt, den er macht, denn bei jedem Schritt geht der Horizont auf und ab. Das ist aber nicht wesentlich anders als im Raumschiff auch, denn da hatten sie ja auch ihre Schwierigkeiten. Tripolis vergangene Nacht, 2 Uhr. Die ersten Bilder vom Angriff. Nach 20 Minuten ist alles vorbei. Der Morgen danach zerstörte Häuser und Straßen, überall Trümmer. Die erste Angriffswelle dauerte 10 Minuten. Nach einer kurzen Pause folgte die zweite. Die 18 US-Kampfflugzeuge hatten lasergesteuerte Bomben von 250 Kilogramm und einer Tonne über der Hauptstadt abgeworfen. Die Menschen wurden im Schlaf überrascht. Viele verbrachten die Nacht im Freien aus Angst vor einem weiteren Angriff. Schwere Kämpfe werden von der Front im iranisch-irakischen Golfkrieg gemeldet. Nach übereinstimmenden Berichten aus Teheran und Bagdad haben die Iraner in der vergangenen Nacht eine größere Offensive im Süden begonnen. Die irakische Millionenstadt Basra steht offenbar unter schwerem Beschuss. Im Persischen Golf, so heißt es, seien mehrere Schiffe in Brand geschossen worden. In den letzten Tagen hatte die irakische Luftwaffe mehrere iranische Städte bombardiert. Auf unterschiedliche Reaktionen ist das amerikanische Vorgehen in Europa gestoßen. Vom britischen Außenminister Howe wurden die Luftangriffe ausdrücklich gewilligt. Die USA hätten von ihrem Recht auf Notwehr Gebrauch gemacht, um sich vor terroristischen Aktionen zu schützen. Italiens Ministerpräsident Craxi verurteilte die amerikanische Aktion. Washington habe dabei die Haltung seiner europäischen Verbündeten ignoriert. Ähnlich reagierten Spanien und Griechenland. Die Hinweise, dass es in jüngster Zeit Geheimkontakte zwischen den USA und dem Iran gegeben hat, verdichten sich. Die US-Regierung betonte inzwischen, das Verbot von Waffenlieferungen an den Iran bleibe bestehen. Auf den Philippinen haben heute regierungstreue Truppen den bisher blutigsten Putsch gegen Präsidentin Aquino niedergeschlagen. Es war der 5. Putschversuch seit dem Machtantritt von Präsidentin Aquino vor 1,5 Jahren. Über die Anzahl der Todesopfer gibt es nur widersprechende Angaben. Mit einer großen Enttäuschung ist das sowjetisch-amerikanische Gipfeltreffen in Reykjavik zu Ende gegangen. Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow gingen am Abend nach zweitägigen intensiven Verhandlungen auseinander, ohne sich auf Rüstungskontrollmaßnahmen geeinigt zu haben. Hauptgrund für das Scheitern des Gipfels sind offenbar unüberbrückbare Differenzen über das amerikanische SDI-Programm einer Raketenabwehr im Weltraum. Krieg. Ist er das? Der Krieg. Sind wir schon mittendrin? Brennt Europa schon ein Flammenmeer vom Biber bis zur Somme? Down in New Orleans at the Golden Goose, I grabbed a green-eyed dolly that was on the loose. While I did that miracle, she said to me too, I said, pretty baby, come on and let's do it. Archibald MacLeish, Luftangriff. Ein Hörspiel, übersetzt und bearbeitet von Heinz von Krame. Beim Gongschlag ist es 2 Uhr morgens. Genau 2 Uhr und 10 Sekunden. WABC, New York. Krieg. Gibt es Krieg? Wird da Krieg sein? Oder da? Bricht er dort aus? Oder hier? Kommt Krieg! Kommt Krieg! Kommt Krieg! Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, alle haben Sie nur einen Gedanken heute Nacht. Sie, die Sie mit langen Metallruten auf den Dächern und langen Kabelschlingen in den Tiefen der Nacht fischen. Sie, die Sie heimfahren von einem Abendbesuch und über die Skala am Armaturenbrett den Knopf drehen, bis das Metall erzittert und wie ein Medium in Trance ihnen sagt, was gerade in Frankreich geschieht. Oder China, oder in Spanien, oder anderen Ländern. Einen Gedanken haben sie heute Nacht. Einen einzigen. Kommt Krieg. Ist er das schon? Der Krieg. Sind wir mittendrin? Brennt Europa schon ein Flammenmeer vom Tiber bis zur Somme? Sie glauben, plötzlich den dröhnenden Doppelschlag der Trommel zu hören. Sie sollten das nicht glauben. Nicht jetzt. Noch nicht. Doch was ihre Ohren vielleicht bald wahrnehmen werden, keiner in dieser Welt würde es wohl vorauszusagen wagen. Wir haben sie hier an den Lautsprechern, damit wir gemeinsam darauf warten. Halten Sie sich bereit. Wir versuchen durchzuschalten. Augenblick bitte. Wir versuchen durchzukommen. Wir versuchen durchzukommen. Warten Sie bitte. Wir versuchen noch. Das Ultimatum, Sie erinnern sich, wurde für Sonnenaufgang Ihrer Uhrzeit gestellt. Mitternacht bei uns. Nun ist Mitternacht bei uns längst vorbei. Die Sonne ist aufgegangen über der ganzen Wölbung jenes Kontinents. Schönes Wetter mit Winden von Südwest, Tendenz nach Süden zu wechseln. Ein paar Wolken in 10.000 Meter Höhe, Cumulus. Dunst auf den Pässen der oberen Julianischen Alpen. Etwas Nebel über der Ostsee, der sich aber hebt. Ansonsten Sonne. Das ganze Tyrrhenische Meer im Sonnenschein. Von Lichtfunkeln übersät, die Adria Lichtkringel überall. Der Atlantik stürzt in den Morgen und bricht sich an jenen Stränden. Der gesamte Kontinent räkelt sich in Sommersonnenhelle. Spanien treibt ostwärts. Aufragende Wolkenballen. Frankreich, vom Morgen geglättet, liegt wie ein Rasen. Deutschland ist ein Schachbrett aus Feldern von Wiesengrün und Korngelb. Die Sicht ist perfekt. Krieg. Gibt es Krieg? Wird dort Krieg sein? Oder dort? Bricht er da aus? Oder hier? Kommt Krieg? Sie glauben, die einsam dröhnende Gefahr von Flugzeugen auszumachen, da irgendwo. Glauben Sie das nicht. Noch nicht. Verdammt! Was ist denn los? Warum kommen wir nicht durch? Augenblick noch! Himmelherrgott! Ein Moment Geduld. Wir versuchen, Sie durchzuschalten. Wie es scheint, schaffen wir es nicht. Moment. Wir versuchen weiter. Wir versuchen, zu einer Stadt hinter der Grenze durchzukommen. Eine jener alten Hügelstädte, wo die Zeitungen erst morgen früh eintreffen werden. Die Kriege aber seit Jahren nicht mehr. Oder höchstens in fremden Ländern. Komm, Krieg. Ist er das schon? Der Krieg. Sind wir mittendrin? Die Flugzeuge werden wohl kommen. Wenn sie überhaupt kommen. Der Grenzpass liegt jedenfalls gegen Osten in jenen Bergen. Unsere Männer, Korrespondenten, befinden sich auf einer Dachterrasse über den Häusern der Stadt. Brennt Europa schon? Eine Flamme mehr vom Tiber bis zur Somme. Seltsam und kurios, diese Zeiten, in denen wir leben. Man schaut von Küchen aus nach blutigen Zeichen. Man schaut nach dem drohenden Krieg aus über der Wäsche auf den Leinen. In den alten Zeiten schaute man aus längs der Grenzen. Man nannte Krieg Krieg in den alten Zeiten. Männer kämpften gegen Männer und Männer, die kämpften, wurden getötet. Wir nennen es Frieden und töten dennoch die Frauen und die Kinder. Unsere Frauen sterben mitten im Frieden unter den Türbalken ihrer Häuser. Wir haben eine Menge gelernt. Zivilisation hat uns zahm gemacht. Wir haben gelernt, hinzunehmen, dass wir an unseren Wunden krepieren, auch ohne Krieg. Endlich! Es ist soweit, wir haben es geschafft. Die Leitung ist frei. Achtung, bitte halten Sie sich bereit, wir schalten jetzt durch. Wir überqueren mit ihnen die Meere der Kreuzfahrten und Gesellschaftsreisen. Vorbei an den Küsten, wo Fischkutter Schleppnetze ziehen. Da ist des Pfarrers Obstgarten und landeinwärts des Kapitalisten Villa mit dem Weinstock und die Veranda. Und da des Proleten Stadt mit den Feuern über den Essen und des Viehtreibers Prärie und des Pflanzers Tal. Pappelalleen bilden hier die Straße. Lindengruppen stehen dort wie ein Tor. Weiden umsäumen das Strömen des unsteten Wassers. Wo der Nordwind die Obstgärten verbrennt, stehen Pinien in doppelter Reihe. Dies sind die Berge, in denen keine Wiese mehr gleichmäßig verläuft. Noch ein Fluss gerade, noch eine Straße, noch das Wasser ruhig und gemächlich. Die Stadt liegt in diesen Bergen. Wir sind da. Sie sind hier mit uns 28 Meilen entfernt von der östlichen Grenze. Sie sind hier mit uns im oberen Teil der Stadt, auf dem Dach einer Art Mietskaserne. Sie sind hier mit uns auf der anderen Seite der Nacht. Sonne blendet sie, nicht Glühbirnenlicht. Sie starren mit uns ostwärts, wo die Sonne steht. Wir haben nichts gehört und nichts gesehen. Vor Tagesanbruch dachten wir da, das sind sie. Aber Wind war es nur aus den Zedern im Tal. Geräusch steigt auf zum Dach, auf dem wir uns befinden. Hufschlag der Pferde im Stall. Laubgeraschel. Selbst das leise Sprechen im Schlaf dringt an unser Ohr. Viele schlafen in dem einen Haus hier. Sie arbeiten auf den Feldern, schlafen im Ort. Bei Morgengrauen gehen die Männer los, kehren am Abend heim, wenn das Feuer im Herde lodert. Die Frauen halten indes die Stadt in Gang. Sie tun es auch jetzt. Das Mietshaus ist voll von ihnen. Vierstöckiges Gebäude, das ganz den Frauen gehört. Ihr flinkes Geplapper erfüllt den Hof. Sie rufen hin und zurück, von Fenster zu Fenster. Hinter den Küchentüren hört man ihr Gelächter. Sie spülen die Hemden im ersten fahlen Morgenglanz. Sie schwatzen, bis zum Ellbogen die Arme in Waschtrögen. Wer denn, sagte sie. Und wann hat sie das gesagt? Schau dir das an. Schau dir bloß die Manschetten seines Hemdes an. Wo er da wohl drin war damit. Schwarze Schmiere, alles. Was meinst du, wo er da wohl drin war damit? Ein Mann wie deiner, der nie seine Augen stillhalten kann. Ah, ausgerechnet du. Du mit diesem rotköpfigen Lulatsch. Jeden Tag, wenn's dunkel wird, hat er den Kopf im Fenster. Seine Arme auf das steinerne Sims gestemmt, spioniert er uns nach von Stockwerk zu Stockwerk. Ich möchte wissen, was sonst noch mit ihm vorgeht, wenn er den Blick so wandern lässt. Harry! Harry, mach schnell! Eines schönen Tages, sagte ich ihm, eines schönen Tages, an einem ganz bestimmten Harry, schönen Tag. Harry! Es gibt doch eine Gewissheit. Du machst heute das Heu und bringst es morgen in den Schober ein. Das ist Harry, doch gewiss. Mach schnell. Ach, diese arktischen Sterne, sagte er. Harry, mach schnell! Schnell doch! Männer sind so dumm. Sie haben kein Vertrauen in die Welt. Um deine Heuernte einzubringen, musst du viel Vertrauen da reinsetzen. Es gibt keine andere Sünde, als der Welt nicht zu vertrauen. Wann heiraten Sie? Sie werden nicht heiraten. Immer plant er irgendwas. Immer fürchtet oder hofft er irgendwas. Nie scheinen sie zu wissen, wann es soweit ist. Männer nicht, Frauen zuweilen schon. Und so warten sie immer noch auf die Zeit, auf die sie schon gewartet haben. Und wenn sie kommt, warten sie weiter. So ist es immer. Ja, so ist es. Niemals schlägt die Stunde für sie jetzt und hier und heute. Niemals gehen sie das Risiko ein und sagen, das ist es, dies, worauf wir warteten. Männer nicht? Frauen zuweilen schon. Nein, nicht zuweilen, immer. Leben ist einfach Leben für uns, so wie es ist, nicht sonst. Sie aber wollen sich immer einmischen, immer muss es für sie das wahre Leben sein. Wenn sie im Morgengrauen gestattet wären, hätten wir sie hören müssen. Es sind 2 Stunden jetzt seit Sonnenaufgang. In 2 Stunden schaffen sie es leicht, auch darunter. 1,5 von ihrem Rollfeld bis zur Grenze und 10 Minuten dann. Wieder soll Krieg sein. Habt ihr sie gehört? Wir haben sie gehört. Wie sollen wir sie nicht hören, wenn sie darüber schwätzen? Die Füße unterm Küchentisch und Geschwätz und Geschwätz. Es ist immer Krieg, wenn sie schwätzen. Und es ist immer Geschwätz. Es ist immer Geschwätz, Sobald es ans Bier und den Tabak geht. Das Bier schäumt aus den Flaschen, genauso ihr Geschwätz. Ja, und die Kriege. Mit Kriegen die Zeit vergeuden. Wo es doch heißt, das Essen auftragen und wenn es Not tut, die Kinder züchtigen. Die Kriege. Als ob Krieg führen sowas Großartiges wäre. Millionen Männer haben Kriege geführt und über Kriege geschwätzt. Kriegsgeschwätz, als ob das Sterben so außergewöhnlich sei. Tod ist der eine Schritt, den jede Kreatur einmal tun muss. Und keinen kenne ich, dem mir leicht gefallen wäre. Der eine letzte Schritt, bei dem jede Kreatur schwach und töricht wird. Nur Knaben, und Männer gleich Knaben, glauben noch daran. Aber sich abfinden mit dieser schwankenden Welt, das ist schwer. Nicht straucheln, den Halt nicht verlieren und nicht stürzen. Vorerst haben wir nichts gesehen, nichts. Und nichts haben wir gehört. Sie überspülen die Pflastersteine mit Wasser, schlüpfrig und blendend vor Sonne die Bürgersteige. Irgendwoher kommt ein Geruch nach Sommermorgen. In jeder Stadt, wo sie Wasser verstäuben, riecht es so um 7 Uhr morgens. Die Städte sind alle gleich im Sommer. Und überall, wo die Sprengwagen fahren, erinnert ein Mann sich an seine Stadt. Oh, wer außer ihr würde sowas noch tragen? Wer denn wer? Niemand als meine Mutter. Niemand als ihre Mutter. Die letzten Fensterläden öffnen sich. Abgestandene Luft, verbrauchte Hoffnungen in stickigen Räumen. Und Schlaf deckte sie zu. Die Zimmer, wo die Alten liegen, die Zimmer der Jungen, die spät noch mit ihrem Schatz Seite an Seite ruhen. Dir haben sie es doch gesagt. Wie lange noch muss ich warten? Worauf denn, Mutter? Dass du gesund wirst? Warten, ja. Nicht mehr lang. Ein Tag ist sehr lang. Scheint immer lang, die erste Zeit. Ich erinnere mich, irgendwer sagte, es dauert immer sehr lange zuerst. Irgendwer sagte, aber es wird kommen. Dann fürchte dich nicht. Hast du dich nie gefürchtet, Mutter? Nie? Niemals. Vor nichts. Und es gibt auch nichts zu fürchten, was bei Tag oder Nacht kommen kann. Nicht mal den Krieg? Nicht mal, wenn sie dann zu uns kommen? Sie kam ja einst, als ich jung war. Ich erinnere mich an sie. Eines Morgens rochen wir den Rauch in den Erlen. Damals. Ihre Zelte standen beim Fluss, auf den Wiesen am Wasser. Oh, ich war ein delikates Ding. Bohnen und Würste rührte ich nie an. Meine Sachen pflegte ich in 7 Wassern zu spülen. Quellwasser, Bachwasser, Regen. Ich trocknete sie auf den Wiesen beim Fluss. Selbst spät in der Nacht noch dufteten sie nach Sonne. Wasserkresse aß ich, dass mein Mund frisch wurde und wohlriechend. Sie hatten blaue Mäntel über den Jacken, mit scharlachrotem Futter. Sie sprachen miteinander in einer fremden Sprache. Schwerfällig und weich redeten sie mit viel Gelächter und Blicken. Abends, wenn wir nach Haus gingen durch den Abend und über uns all die Sternbilder sahen, abends gaben sie uns Milch zu trinken aus Metallkanistern und Bechern. Dann sitzt du da im Dunkeln und trinkst. Und es fällt nicht ein Wort. Die Kinder töten sie, wenn sie kommen. Das habe ich gelesen. Du sagst nicht, was für eine schöne Nacht. Nicht einmal Danke. Schien ihnen ganz recht. dass du nicht redest oder dich bewegtest. Sie schienen das zu wünschen, dass du still wärst wie das Kälbchen im Stall. Da sitzt du im Dunkeln ganz ruhig und du sagst kein Wort. Nicht einmal Danke sagst du. Geschweige denn Gute Nacht. Sie töten die Kinder, Mutter. Ich habe es gehört. Nachts im Schlaf habe ich gehört, töten sie die Kinder. Länger wird so ein Tag. Ich war sehr jung damals. Jedermann kommt da und schaut dich an. Und ist sie nicht jung, heißt es. Ganz ruhig sitzt du im Dunkeln. Und du sagst nicht ein Wort. Da. Hört ihr? Motorengeräusch. Einer von ihren eigenen möglicherweise. Jedenfalls nimmt keiner Notiz davon. Risse dort zwischen den Lehmkrusten im Wasser, die wilde Schwertlilie auf den Wiesen am Fluss, die Rosen, darin sich all deine Wünsche verschließen. Ganz ruhig bist du und sagst kein Wort. Das muss er sein. Jetzt haben wir ihn. Einer der einheimischen Flieger. Kreisend durchkämmt er die Hügel, stemmt sich hoch, schwer schuftend. Waagerecht drüber steht er nun, hoch genug. Ein Blitzen am Himmel, wo er schwebt, wenn die Sonne sich bricht in Triebwerk und Tragflächen. Und fort, sobald ihn das Sonnenlicht wieder verliert. Aus der Sicht gerissen, wirbelnd und treibend. Nur Geräusch noch, das herabdringt von nirgendwoher. Keiner nimmt jedenfalls Notiz von ihm. Ohnehin schaut keiner hier aus oder horcht. Einzig ein schlafendes Paar erwacht. Du, bist du da? Bist du noch da? Mir träumte, du wärst gegangen. Du, geh nie. Sag, dass wir glücklich sind. Ach, sag mir doch, wir sind glücklich. Bleib, wie du bist. Du, beweg dich nicht. Rühr dich nur nicht. Bleib so, du. Mit diesem ganzen Licht auf deinen Schultern. Dreht sich und schwenkt. Wie ein Habicht durchpirscht er die Luft. Mit der Höhe als Deckung jagt er und schwebt, ganz in seinen Spähen versunken. Man sieht ihn, verliert ihn aus den Augen und sieht ihn wieder. Sag mir, dass wir glücklich sind. Nur das, sage mir. Wie kann ich denn wissen, ob wir es sind, wenn du es mir nicht sagst? Wie kann eine Frau denn wissen, ob die Welt gut ist? Was ist die Welt? Und was ist sie, die Frau? Und was sind die Dinge, von denen sie gewiss weiß, dass sie nie geschehen werden? Sie kann es nicht sagen. Sie kann es nicht. Und ist eine Frau. Kann ein Krug Quellwasser dir sagen, wie die ganze Quelle schmeckt? Bleib so. Mit diesem Licht auf deinen Schultern. Mit diesem Sonnenlicht auf deinen Schultern. Mit diesem ganzen Licht auf deinem Haar. Diesmal lässt sich nichts mehr ausmachen. Wartet. Wartet, wir haben ihn wieder. Sein Rumpf hat sich verdoppelt. Verdoppelt kehrt er zurück in die Sonne. Und dreht von ihr ab, östlich zur Grenze hin. Befehle von irgendwoher bestimmt. Sie haben etwas gehört oder vermuten etwas? Er war westlich von der Stadt, als er in die Kurve ging. Er riss die Maschine herum auf einem Flügel, wie man eine Remonte herumschwenkt an ihrer Kandare. Nun ist er östlich von uns über den Hügeln. Sie haben etwas gefunden? Oder fürchten etwas? Ja, Sie haben etwas gefunden. Gefürchtet und gefunden? Ja, das ist das Signal, das Sie geben. Sie haben sie aufgespürt an der Grenze. Zehn Minuten noch. Wenn Ihre Fluggeschwindigkeit 180 beträgt, 10 Minuten. Sind Sie langsamer, ist's mehr, sind Sie schneller, ist's weniger. Sagen wir 10, da wir schon auf Vermutungen angewiesen sind. Es hängt davon ab, wie alt die Maschinen sind, die Sie schicken. Der Lahme ist den Behenden immer ein Klotz am Bein. Lahm oder Behende? Ihre Fracht wird wahrscheinlich das Schicksal sein für diese Leute hier, für diese Stadt. Heißt es, einen König töten, erschlag ihn im offenen Kampf. Morde ihn nicht im Schlaf, den König. Jedes Mal, wenn du durch Hinterlist und Verrat ein Volk niedermachst. Heimtückische Kriege müssen schnell verlaufen, ein jäher Überfall. Oder ihre Opfer erleben den Sieg. Endlich, es hört auf. Es hat aufgehört. Gott sei Dank. Das ist vorbei. Das kann ja die Weiber taub machen. Und das Vieh irre auf 20 Meilen. Und wofür? Für einen Krieg. Um uns zu melden, da ist wieder einer. Was ist denn Krieg für uns? Da ist immer einer und noch einer. All dieser Lärm, um uns zu melden, da gibt's wieder Krieg. Die Schuljungen Trompetentuten und mit Glocken bimmeln. 8 Minuten noch. Ruhig die Stadt. Unbeteiligt wartet sie. Frauenröcke im Hof, Frauenarme in den Fenstern. Frauengespräche auf der Treppe. Sorglos lehnen sie dort und schwatzen. Ihre Schals glänzen hell in den Türen. Morgenluft bläht leicht ihre Schürzen. Sie streichen ihr Haar mit den Händen zurecht. Sie stehen dort arglos und freundlich. Die Frauen lehnen sich über die Treppen. Sie wecken uns ja immer auf für einen Krieg irgendwo. Auf, sagen Sie, wir sind im Krieg. Was ist denn das für eine Neuigkeit? Tausende von Jahren haben Sie das gesagt. Verrückte Regierung. Können Sie das Land nicht mit Anstand und Ruhe verwalten? Bis 8 Uhr morgens zumindest. Den Rest des Tages können Sie dann haben. Mit so viel Krach und Ausdauer, als Sie nur lustig sind. Sie können machen, was Sie wollen mit dem Land. Ab 8 Uhr. Bloß bis 8 sollen Sie warten. Aus Rücksicht auf die schlechten Schläfer. Die ihre Herzschläge nachts jede Stunde zählen. Eine Frau hat keine Zeit, auf Kriege zu achten. Dienstags muss die Küche gescheuert werden. Montags gibt es eine Trauung. Gebären und begraben dann. Menschen sind zu gebären und Menschen zu begraben. Nie zuvor sind sie gestorben, die Leute. Immer ist das erste Mal. Ein Polizeiwachtmeister, er brüllt. Er marschiert die Straße hinunter, schlägt gegen Fenster und Türen und brüllt. Er brüllt sie alle heraus. In die Keller! Hört ihr? Marsch in die Keller, los, alle in die Gewölbe unter den Kirchen! Aber sie lachen nur. Sie lehnen aus den offenen Fenstern und machen sich über ihn lustig. Geh du nur voran! Du kannst ruhig hinuntersteigen, Wachtmeister. Lass doch die Stadtpolizei in die Keller gehen. Sie werden da Mäuse riechen in den Kellern. Mag sein, sie fangen sogar welche. Alarm ist gegeben, hört ihr? 5 Minuten ist her. In weiteren 5 Minuten können sie schon hier sein. Sie kommen in großer Zahl. Man weiß nicht, wie viel. Anweisung habe ich, euch in die Keller zu bringen. Befehle sind von höchster verantwortlicher Stelle. Ihr werdet euch also zu zweit zur Kirche verfügen, sogleich und in angemessenen Abständen. Werden wir das? Wirklich? Und wer passt auf den Topf auf? Den Topf auf dem Feuer, während wir dort hocken und die Spinnenweben zählen? Die Polizei? Frösche sind auch in den Gewölben. Und Leute pflegen da ihre Beziehungen. Leute von übler Art, die den Klatsch nicht fürchten. Und wer wird mir die Unterwäsche plätten, jetzt wo sie eingesprengt ist? Doch, das tut alles die Polizei. Hör auf mich, Polizist. Vielleicht ist das wahr, dass sie kommen in ihren Flugzeugen. Vielleicht ist es auch nicht wahr. Aber wenn es so ist, dann nicht wegen uns Hausfrauen in dieser Stadt. Sie sind hinter den Generälen her. Sie sind hinter den Ministern her. Sie kommen, um das Regierungsviertel in der Hauptstadt einzusacken. Es war immer so. Immer haben sie die Hauptstadt einkassiert. Ein schönes Bild geben wir ab. Ein Häuflein Frauen spinnend mit den Spinnen in einem Mausloch, während die Soldaten, die nicht wissen, dass da das Loch ist oder wir dort sind oder irgendwas sonst, durch den wunderbaren, riesigen Himmel stürmen, auf der Jagd zuerst und zuletzt nach den großen Tieren. 6 Minuten vorbei. 4 noch nach der Schätzung. Sie müssten schon über den Bergen sein. Sie müssten hier über den Hügeln sein. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Wir sind Frauen. Keiner führt Krieg gegen Frauen. Wir, Nation ohne Land und ohne Geschichte. Wir, Nation, deren Zeitmarken die Sonn- und Mondtage sind. Wir, Nation, verbunden durch Brot und Schlaf, durchs Kinderkriegen und die Sterbenden in den Tod pflegen. Wir, alte Nation. Bestimmt von den Jahreszeiten dieser Erde wie das Laub und bald auch vergessen wie Laub. Neutral wie der Sommer in seiner glühenden Zerrissenheit. Wenn Sie aber zu unserer Rechten einfallen, werden wir Sie über den Fluss kommen sehen. Anfliegend vom flachen Horizonte dort steigen Sie oder scheinen aufzusteigen wie Wildgänse, die landeinwärts schwärmen. Lichtflecke verschwommen auf den Leitwerken. Immer ziehen sie vorbei, um irgendwas zu erobern. Einerlei, ob zu Fuß oder in der Luft. Sie werden uns nichts tun. Einerlei, ob Flügel oder Stiefel. Sie haben uns nie belästigt bis jetzt. Sie haben uns nie ein Leid getan. Und sie werden es auch nicht. Du bist neu Polizist. Keine 10 Jahre bist du in diesem Bezirk. Ich erwähne das nicht, um dich zu beschämen. Bloß, du kennst nicht die Vergangenheit unserer Ortschaft. Wir haben solche Leute schon früher bei uns in der Gegend gesehen. Sie kommen in Uniform, prächtige Fahnen tragen, marschieren hin und her, ruinieren die Straßen, sie stören das Vieh auf, sie plündern die Obstbäume, sie erschrecken kalbende Kühe, sie zertrampeln Klee. Keiner möchte wohl sagen, dass sie ein angenehmer Besuch sind, wie sie da Geschichte machen über dem Korn und dem Kohl, glorreiche Seiten in die Bohnen schreibend. Und mit ihren Heldentaten ernsthafte Menschen in der Heuzeit stören. Auch mag es wahr sein, dass ein paar von uns zu leiden haben. Ein Mädchen wird vielleicht ein wenig zerzaust, aber nicht sehr. Ich sage ja nicht, dass der Befehl zweckmäßig war. Ich sage nur, er wurde eben erlassen. Ich bin nicht verantwortlich für Befehle. Es gehört nicht zu meinen Aufgaben, für Befehle verantwortlich zu sein. Nichtsdestoweniger wurde er ausgegeben von Männern mit Erfahrung, Personen mit gesundem Menschenverstand. Kann sein, die da oben denken, mit der Welt haben sich auch die Kriege verändert und nicht zum Besseren. Kann sein, die da oben denken, dieser Feind hier tötet auch Frauen. Kann sein, die da oben denken, dieser Feind tötet Frauen in der Absicht, Frauen zu töten. Ich sage, kann sein, die da oben denken, dieser Feind führt seine Kriege gegen die Frauen. Kann sein, sie denken, dieser Feind ist nicht ein gewöhnlicher Feind. Kein General in einem Überzieher ist er, der Länder erobert aus Stolz und für Ruhm. Dass dieser Feind andere Dinge erobert als Länder. Kann sein, sie denken, dass dieser Feind Leben erobert. Und Leben, das er nicht erobern kann, töten wird. Was aber ist mehr Leben als die Frauen? Darum tötet er sie. Kann sein, dass es ist, wie ich sage. Kann sein, sie denken, er führt seine Kriege gegen Frauen. Es ist möglich. Es ist ein großer Menschenfresser, der da kommt. Ein großer Teufel ist hinter uns her. Das ist ein großer Menschenfresser. Verbergt euch in der Kirche vor dem Teufel. Verbergt euch in der Kirche vor dem Teufel. Ich kenne ihn. Ich auch. Ich habe sein Gesicht gesehen auf Fotografien. Ich auch. Ich habe sein Gesicht gesehen auf Fotografien. Ich auch. Oh, ist der aber grimmig. Er lässt Fotografien von sich machen und herumschicken. Luftabwehr. Er lässt sich fotografieren. Er lässt sich fotografieren mit seinen Koppel und seinen Abzeichen. Man kann nicht sehen. Man hört es nur. Er lässt sich fotografieren. Er lässt sich fotografieren. Bei den großen Paraden. Warte, das ist ein Geschütz. Da, noch eins. Er lässt sich fotografieren. Er lässt sich fotografieren mit erhobener Hand. Das erste Mal weiter weg. Sie nähern sich. Und sein Kinn vorgestreckt. Vorgestreckt. Noch eins. Näher. Und noch eins. Und seine Brust vorgestreckt. Feuerstöße folgen einander wie Fußstapfen. Der Stahl stampft durch die Höhen. Der Absatz stößt auf. Rauchwölkchen stehen wie Nägel. In den Himmel getrieben. Das Ziel bleibt unsichtbar. Und wieder näher. Könnt ihr selber hören, ihr werdet nun die Befehle befolgen und die Keller und die Gewölbe der Kirchen aufsuchen. Auf jeden Fall habt ihr aus den oberen Stockwerken herunterzukommen und euch in den Straßen zu verstreuen, wobei aus der Luft sichtbare Ansammlungen zu vermeiden sind. Sie kommen. Ich höre sie. Sie nähern sich schon. Sie nähern sich. Ach, und sie werden sich auch wieder entfernen. Da ist nichts Schlimmes dabei, das geht vorüber. So ist es immer, an uns geht's vorüber. Fürchtet euch nicht, regt euch nicht auf. Spät nicht in die Luft. Sie werden auch wieder verschwinden. Das werden sie. Bestimmt. Bis Samstag habt ihr vergessen, dass es sie überhaupt jemals gab. Herzöge, Könige, Kaiser. Und das ganze Gesindel samt und sonders. Alle sind sie Narren. Allesamt. Und es waren sie immer. Herummarschieren mit ihren Trommeln. Ihr Gewehr leer schießen. Lass sie nur gehen, wenn sie den Vergnügen macht, bis sie von selbst anhalten. Es ist alles eins für uns, ob sie es tun oder nicht. Um das mit anzusehen, brauchen wir uns nicht die Hälse zu verrenken. Hören können wir sie, aber nicht sehen. Schneidendes Metall hören wir. Rasende Luft. Alles, was wir sehen, ist Sonne. Sonne, des Habichts Hinterhalt. Deckung für ihren Flug. Niedrig mögen sie fliegen, weit unten, 3000 etwa. Es mag auch wenige sein. Viele sind es. Schwer zu schätzen, wie viele. Jetzt haben wir sie. Man kann sie sehen. Aufgetaucht aus der blendenden Helle fliegen sie in Kolonnen. Kampfformation. Geschwader auf Geschwader. 10, 15 Geschwader. Bomber meist vom größten Typ. 3-motorig. Sie fliegen nicht so tief, wie wir dachten. Eher höher. Ein ganzes Stück höher. Seht! Seht! Seht doch! Seht! Seht! Seht! Seht! Sie haben die Formation gewechselt. Jetzt gehen sie in die Kurve. In geschlossenem Flug in die Kurve. Front schwenkt ein und wird Flanke. Flanke steigt auf und schert aus. Und kurvend bilden sie eine Linie. Linie, die gleich einem Lasso schwingt. Seht, seht. Das kreist wie ein Kugelkreis. Das kreist wie ein Habichkreis, wenn er jagt. Seht doch, seht doch. Uns jagt das. Unterm Dach. Im Zimmer. In der Gardine. In der Gardinen. Engen ihn, drehen bei am Fluss. Sie geben Gas. Sie reißen die Maschinen hoch. Das Timing ist perfekt. Sie manövrieren mit absoluter Präzision. Totale mechanische Beherrschung der Technik. Unsere Röcke! Zeig unsere Röcke! Kommt alle! Sie rotieren wie Schwungräder um eine Achse. Sie perforieren die Luft wie stählerne Bohrer. Sie funktionieren wie Material, nicht wie Menschen. Ihr würdet sagen, da können keine Menschen sein. Ihr würdet sagen, da kann kein anderer Wille sein als der Wille von Propellern, Motoren, Metall. Zeigen wir ihnen unsere Röcke auf der Straße! Unsere Schalen! Sie werden uns nicht wehtun! Nichts werden sie uns tun! Zeigen wir ihnen unsere Schwäche! Zeigen wir ihnen, dass wir Frauen sind! Sie kippen, Tragflächen senkrecht geneigt. Das ist das Signal. Dieser Neigungswinkel. Sie werden zum Sturzflug ansetzen. Die Nasen nach unten, den Kopf, die gläserne Kanzel, unerschütterlich und zum Sturzflug bereit. Sie hängen als tot über der Stadt. Sie wittern. Gleich wird ihr herunterbrechendes Geheul immer schriller und gellender. Gleich wird es wieder verstummt sein. Mit geschlossenen Bombenklappen und um ihre Last erleichtert. Da, es ist vorbei. Da, sie ziehen ab. Wie du bist. Beweg dich nicht, du. Beweg dich nie wieder. Alle haben wir nur einen Gedanken heute Nacht. Kommt Krieg. Sie, die sie mit langen Metallruten auf den Dächern und langen Kabelschlingen in den Tiefen der Nacht fischen. Sie, die sie heimfahren von einem Abendbesuch und über die Skala am Armaturenbrett den Knopf drehen, bis das Metall erzittert. Und wie ein Medium in Trance ihnen sagt, was gerade in Frankreich geschieht, in China oder in Spanien oder anderen Ländern. Einen Gedanken haben sie heute Nacht. Einen einzigen. Sie glauben plötzlich den dröhnenden Doppelschlag der Trommel zu hören. Ist er das schon, der Krieg? Sind wir mittendrin? Sie sollten das nicht glauben. Nicht jetzt. Noch nicht. Doch was ihre Ohren vielleicht bald wahrnehmen werden, keiner in dieser Welt würde es wohl vorauszusagen wagen. Ein Europa schon. Eine Flammenmeer von Tiefen bis zur Sonne. Wir haben sie hier an den Lautsprechern, damit wir gemeinsam darauf warten. Grundkrieg. Ist er das denn? Der Krieg. Sind wir schon mittendrin? Halten Sie sich bereit. Wir versuchen durchzuschalten. Spiel von Archibald MacLeish, Ursendung CBS, 27. Oktober 1938. Es sprachen Monika Bleibtreu, Margret Karls, Rosemarie Gerstenberg, Jutta Greb, Christine Heiß, Ruth Hellberg, Maren Kreumann, Marianne Lochert, Katharina Palm, Grete Wurm, Christoph Eichhorn, Rüdiger Joswig, Daniel Kastura, Dietrich Lehmann, Uwe Müller, Heinz Rabe, Roland Schäfer, Björn Schaller, Wolf-Dietrich Sprenger, Franz-Georg Stegers, Michael Tanneberger, Benjamin Tholen und Michael Thomas. Ton: Waltraud Fricke und Günter Genz. Assistenz: Annette Jainski. Übersetzung, Bearbeitung und Regie: Heinz von Kramer. kommenden Donnerstag hören Sie um die gleiche Zeit Riverside Drive 1968-2000. Eine Woche in Johnsons Jahrestagen. Ein Hörbild von Alfred Behrens.